Würden Sie jetzt den Film starten? Charlie, die Wetteraussichten für heute sind ja wirklich schaurig. Oben in den Bergen ist in den letzten Tagen viel Schnee gefallen. Soll ich Ihnen was zu essen machen, während Sie hier warten? Es ist kalt. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Weiße Hölle oder friedliche Stille? Oder beides, das sich ineinander verwebt. Rosebud. Platz 5. Citizen Kane von Orson Welles. 1941. Erscheint nur noch wie ein Zitat von winterlicher Heimeligkeit. Kurz vorm Tod blickt Zeitungsmagnat Charles Foster Kane in die Schneekugel aus seiner Kindheit und haucht Rosebud. Rosebud, Rosenknospe, der Name des Schlittens aus seiner Kindheit. Der Blick auf den fallenden Schnee in der Glaskugel reißt den Mahlstrom der Erinnerung auf. Der Schnee und der Schlitten, den Charles zurücklässt, als er zu seinem Vormund muss. Das Ende der Unschuld der Kindheit. Platz 4. Fargo von Joel und Ethan Coen, 1996. Und wofür das alles? Einfach nur für ein bisschen Geld. Mit diesem Satz beweist die schwangere Polizistin Marge, dass sie, zusammen mit ihrem Mann, wohl ihre Unschuld bewahrt hat. Damit sind die beiden die einzigen in dieser Schneewüste von Montana und North Dakota, wo Autoverkäufer Jerry seine Frau entführen lässt, damit er das Lösegeld einheimsen kann. Was eine Orgie von Blut nach sich zieht. Oh, Jesus. Ein in den Kopf und ein in die Hand. Joel und Ethan Coen beweisen im absurden Theater von Fargo dieses. Es gibt schneekompatible Schuhbekleidung von einer schier unfassbaren Unförmigkeit. Ein Grund, warum Fargo im Schnee spielen musste. Der Film ästhetisch wichtigere, das Rot des Blutes, tropfend, spritzend oder als Nebel sprühend. Ich erinnere nur an den Holzhäcksler. Das Rot bildet einen eindrucksvollen farblichen Kontrast zum Weiß des Schnees und konterkariert umso heftiger jeden Hauch von Unschuld. Platz 3. Ich habe noch nie jemand getroffen, der so schnell ziehen kann wie er. Leichen pflastern seinen Weg von Sergio Corbucci, 1968. Ich ergebe mich, Silence. Ich werde keine Banditen mehr jagen, um mir das Kopfgeld zu verdienen. Ich verspreche es dir. Snow Hill, 1898, Utah. Dieser Italo-Western wirkt so unvergesslich, weil der Schnee, in dem er die ganze Zeit spielt, eine entrückte Atmosphäre schafft. Die Menschen quälen sich durch ihn hindurch, die Reiter kommen nicht vorwärts, versacken. Und wenn sich dann noch der Nebel auf die verschneite Landschaft legt, erscheint alles wie erlahmt. Düsterer als mit so einem durchgängigen Weiß kann man die Welt kaum zeichnen. Die Revolution findet nicht statt. Der Retter der Entrechteten, Jean-Louis Trintignant als stummer Revolverheld, kann eben die Entrechteten, nicht retten. Jetzt wirst du deinen Mann mit Schnee bedecken, damit er frisch bleibt, bis ich wiederkomme. Platz 2. Atanayuat, die Legende vom schnellen Läufer von Zacharias Kanyuk. 2001. Eine alte Inuit-Legende inszeniert von einem Inuit-Regisseur, die von Rache, Blutdurst, Machtgier und von der Hoffnung handelt und davon, dass einer am Ende nur sagen muss, bis hierher und nicht weiter, es wird nicht mehr getötet. Die Inuit-Schnee- und Eisexperten vor und hinter der Kamera inszenieren die kanadische Arktis als natürlichen Lebensraum wie Wald oder Gebirge. Unvergesslich die Szene, wenn Atanayuat vollkommen nackt eine gefühlte Ewigkeit über das Eis, durch den Schnee, durch das eiskalte Schmelzwasser läuft, auf der Flucht vor seinen Mördern. Da möchte man nun gerade nicht sein. Aber irgendwann, Platz 1, in dem Winter damals, muss er einen völligen nervlichen Zusammenbruch gehabt haben und er lief Amok. Shining von Stanley Kubrick, 1980. Er schlug seine Familie mit einer Axt. Als ob Kubricks Figuren, der Schriftsteller, seine Frau, sein Sohn mit dem zweiten Gesicht, die drei Hüter des verschneiten riesigen Hotels im Gebirge, als ob sie hineingerutscht sind in eine Schneekugel, eine wie in Citizen Kane. Einer schüttelt, um den Schnee fallen zu lassen, und von da an gibt es kein Entkommen mehr. In der Abgeschlossenheit dieses Raums, eingeschneit, kriecht der Wahnsinn hoch. Und Jack Nicholson hetzt mit der Axt in der Hand, mordlüstern hinter seinem kleinen Sohn hinterher, hinein in das verschneite Labyrinth. Danny, ich komme! Und bricht am Ende erschöpft zusammen. Und wenn am Morgen die Sonne aufgeht, sehen wir den Kopf des Erfrorenen aus einem Schneehügel ragen. Wer seine Dämonen nicht im Griff hat, sollte nicht die Unschuld der Schneedecke verletzen. Denn deren reines Weiß kann zur tödlichen Falle werden. Nature strikes back.